Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie alles Wesentliche, was ich zu dem angekündigten Thema zu sagen hätte, bereits in meinem Buch nachlesen können, gestatten Sie mir bitte, etwas Ergänzendes vorzutragen, was so noch an keiner Stelle gedruckt worden ist. Als im Dezember die Medien mit aufgeregten Meinungsäußerungen über die Ergebnisse der PISA-Studie angefüllt waren, war das berichtende Buch PISA 2000 noch gar nicht erschienen. Wer die Diskussion verfolgt hat, konnte bald feststellen, dass fast jeder, der Mängel am bestehenden Bildungssystem beheben möchte, Argumente zugunsten der Vorschläge, die er schon immer gern durchsetzen wollte, aus der Studie abzuleiten glaubt. Seriöse Vergleiche der Schulsysteme verschiedener Länder waren bisher fast unmöglich, da die eingesetzten Messverfahren von Land zu Land sehr unterschiedlich waren. Es ist deshalb ein unbestreitbares Verdienst der PISA-Studie, eine länderübergreifende, ja weltweite Standardisierung der Messwerte angestrebt zu haben. Als es vor etwa 100 Jahren darum ging, sowohl den Aufstieg der Begabten aus den einfachen Volksschichten zu fördern, als auch bei der Zuordnung einzelner zu Hilfsschulen grobe Fehlurteile zu vermeiden, wurden die Intelligenztests erfunden und in der weiteren Entwicklung der Begriff des Intelligenzquotienten, des IQ, geprägt. Im September des Vorjahres lief im deutschen Fernsehen bei RTL mit einer gewaltigen Resonanz die Sendung Der große IQ-Test mit Günter Jauch, die dem IQ-Begriff den größten Werbe- und Bildungserfolg gebracht hat, den die Psychometrie jemals in Deutschland hatte. Man könnte sogar hoffen, dass diese Sendung die öffentliche Diskussion um tatsächliche intellektuelle Leistungsunterschiede erleichtert hat. Es ist deshalb umso erstaunlicher, dass auf den 548 Seiten des Buches PISA 2000, ist das Buch, die Begriffe IQ und Intelligenz auch nicht ein einziges Mal vorkommen. Es ist deshalb erstaunlich, weil die pädagogischen Psychologen, ebenso eine Fachgruppe der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, der ich auch angehöre, bilden wie die differenziellen Psychologen, für die der Umgang mit IQ oder Intelligenz in Forschung und Lehre auch heute noch an jeder deutschen Universität eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn wir nach dem Warum dieser Abwendung fragen, wird es sofort interessant. Wenn man das Buch PISA 2000 von vorn bis hinten durchliest, dann ist es von einem einzigen Gedanken durchzogen, nämlich die Ursachen von Unterschieden in der sozialen Umwelt zu finden und nur und ausschließlich dort. Noch Anfang der 70er Jahre konnte das Buch von Jürgen Wendeler, Intelligenztests in Schulen, in 4 Auflagen erscheinen. Noch 1978 in einem pädagogischen Verlag ein Buch mit dem Titel Intelligenzbegriff und Schülerbewertung. Letztmals durfte ein deutscher Pädagogieprofessor in diesem Buch, ohne seine Existenz zu gefährden, ungestraft behaupten. Zitat: Intelligenztests beanspruchen, empirisch zu ermitteln, von welchen Voraussetzungen und mit welchem Erfolg der Schüler den Leistungsanforderungen der Schule entsprechen wird. Nicht unbedingt ist dabei das Wohl des Kindes vorrangig, sondern der Erziehungserfolg der Institution, das, was PISA erforschen wollte. Und Intelligenz wird, in Anlehnung an David Wechsler, Autor des damaligen Standardwerkes Die Messung der Intelligenz Erwachsener, definiert als, Zitat, die globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen. Aber damals, 1978, war die Umwertung der Begriffe schon in vollem Gange. Und geschickt bedienten sich die jungen Umwerter, die 1968 Studenten gewesen waren, zuerst einmal noch des Intelligenzbegriffes in der vollen Absicht, ihn, Dabei der von der Frankfurter Schule empfohlenen Vorgehensweise folgend, Herr Kosik hat dazu ein Buch geschrieben, das hier ausliegt, zu unterlaufen und zu erledigen. Bezeichnend dafür schon die Titelwahl. In einem Sammelband mit dem noch traditionell klingenden Titel Intelligenzforschung und pädagogische Praxis finden wir das Kapitel Ansätze zu einem neuen Konzept der Intelligenz. Was hatte man gegen den bisherigen Begriff Intelligenz? Zitat: Das Vorverständnis von Intelligenz und Begabung ist durch den Bezug auf das Ererbte bestimmt. Ein Konzept der einen, einheitlichen Intelligenz wird immer dort angenommen, wo die verschiedenen Teile eines Intelligenztests zusammengerechnet und zu einer einzigen IQ-Angabe zusammengerechnet werden. Die Annahme einer allgemeinen einheitlichen Intelligenz ist auch im Alltagsdenken dominierend. Zitat zu Ende. Nach diesen erst einmal richtigen Feststellungen lassen die jungen Kritiker dann rasch erkennen, warum sie etwas gegen die bürgerliche Intelligenz, wie sie das nennen, haben. Den Angehörigen der unterdrückten oder abhängigen Klassen und Schichten war faktisch der volle Zugang zum Bildungsgut verwehrt. Aufgrund dieser sozial bedingten Ungleichheiten ergibt sich damit der Tatbestand, dass die genetisch jedem Individuum verbürgte Intelligenz sich bei den verschiedenen Personen in durchaus unterschiedlichem Grade ausprägt. Die quantitative Stufung der Intelligenz ist letztlich das Produkt der Trennung von Kopf- und Handarbeit, also der mit der Entstehung der Klassen einhergehenden vertikalen Form der Arbeitsteilung. Und wenn man dann die ideale klassenlose Gesellschaft errichtet hat, würden sich nach unserer Auffassung die Individuen so entwickeln, dass sie einerseits auf der Dimension dessen, was wir als allgemeine Intelligenz bezeichneten, leistungsgleich wären, also nicht mehr eine abgestufte Rangfolge bilden würden. Ich wiederhole, leistungsgleich wären, gleich ist auch noch besonders gedruckt, also nicht mehr eine abgestufte Rangfolge bilden würden. Als ich etwa 1980, damals Bürger der DDR und schon 11 Jahre zur Vererbung der Intelligenz forschend, mit diesen unverhüllt marxistischen Auffassungen der Westberliner 68er zum Intelligenzbegriff bekannt wurde, waren sie mir keine direkte Entgegnung wert und sie wäre auch gar nicht notwendig gewesen. Zu eindeutig stand die Realität der sogenannten klassenlosen Gesellschaft der DDR gegen die Utopie der linksradikalen Träumer aus dem Westen. Und die Bestrebungen der Westberliner, ihre Verbindungen zu nutzen, meine für sie peinlichen Arbeiten im Osten zu stoppen, waren bis 1982 vergeblich. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass einmal in einem geeinten freien Deutschland die vom ursprünglichen extremen Narrensaum der 68er geprägte Terminologie zur Intelligenz, die Terminologie der offiziellen Regierungspolitik und Bildungsforschung im Jahre 2001 sein könnte. Die eben zitierten marxistischen Ideologen sind inzwischen seit Jahrzehnten Professoren an deutschen Universitäten, ohne dass je die Frage ihrer Verfassungskonformität aufgeworfen worden wäre. Ich persönlich konnte 1994, als ich in Halle-Saale im Berufungsverfahren für eine C4-Professur für differenzielle Psychologie in der engeren Auswahl stand, erfahren, dass schon die Verdächtigung durch ein Mitglied der Berufungskommission, in dem Fall der Landesregierung, dass Statistiken über mögliche Vererbung von Intelligenz vielleicht etwas mit der Ideologie der Nazizeit zu tun hätten, ausreicht, um die anderen Mitglieder der Kommission so zu verunsichern, dass damit jede Aussicht auf eine Berufung zerstört wird. Das Bestreben, das Orwellsche Newspeak konsequent durchzuhalten und die Begriffe allgemeine Intelligenz und Begabung zu umgehen, nimmt in dem Buch PISA 2000 geradezu groteske Züge an. Die PISA-Studie beansprucht, Zitat, Basiskompetenzen zu erfassen, die in modernen Gesellschaften für eine befriedigende Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sowie für eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben notwendig sind. Vorhin hatten wir definiert Intelligenz als die globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen. Was ist da für Unterschied? Eine bessere Definition für die Wirkung eines Generalfaktors der Intelligenz liest man selten. Aber das Buch PISA umgeht den Begriff Intelligenz wie die Katze den heißen Brei. Unter den Basiskompetenzen versteht man Lesekompetenz, mathematische Grundbildung und naturwissenschaftliche Grundbildung. Unter Lesekompetenz wird nicht nur, wie man etwa vermuten könnte, die Lesegeschwindigkeit gemessen, die ebenfalls sehr hoch mit dem IQ korreliert, leider auch die Sprechgeschwindigkeit, mein Problem, wenn man sie nicht kontrollieren kann, richtig, und deshalb ein Bestandteil mancher Intelligenztests ist, sondern Lesekompetenz wird in PISA in Einklang mit der Forschung zum Textverstehen vielmehr als aktive Auseinandersetzung mit Texten aufgefasst. Neben den basalen Lesefähigkeiten gehören auf Seiten des Lesers hierzu vor allem auch kognitive Grundfähigkeiten, Sprach-, Welt- und inhaltliches Vorwissen, strategische Kompetenz. Und wie bitte soll man diese kognitiven Grundfähigkeiten anders begreifen als eben als allgemeine Intelligenz? Wenn es um praktische Folgen von Intelligenzunterschieden für die Gesellschaft geht, denken wir wohl alle an Zusammenhänge zwischen IQ und beruflicher Qualifikation und Leistung. Jeder, der zum ersten Mal einer zum Abitur führenden Schule eine Mathematikarbeit geschrieben hat, muss spätestens dann begreifen, wenn er sein Heft zurückbekommen hat und seine Zensur, dass die Menschen ungleich sind oder entscheidet sich dafür, diese Zusammenhänge in radikaler politischer Weise in Abrede zu stellen und die Entstehen allein auf Einflüsse von außen zurückzuführen. Keine Schulzensur korreliert so gut und so hoch mit dem IQ wie die Mathematikzensur, gefolgt von der Physikzensur. In repräsentativen Untersuchungen in der DDR hatten vergleichbare Gruppen von Schülern bei einer Durchschnittsmathematiknote von 1,3 einen IQ von 143, bei 2,4 von 107 und bei 3,4 von 84. Keine Berufsgruppe hat, außer die Bankdirektoren noch, einen höheren durchschnittlichen IQ wie Diplom-Mathematiker und Diplom-Physiker, nämlich einen IQ über 130. Dass PISA nicht das 1x1, sondern mathematisches und naturwissenschaftliches Verstehen und Denken getestet hat, weil sie die höchsten Trennschärfen unterschiedlicher geistiger Leistungsstufen ausweisen, ist deshalb verdienstvoll. Zitat: Da PISA keine Prüfung des fachlichen mathematischen Vorwissens beinhaltet, werden hier als eher globaler Indikator der intellektuellen Voraussetzungen die kognitiven Grundfähigkeiten verwendet. An dieser Stelle spricht man immerhin von intellektuell, aber nur, um wiederum den Bezug auf den IQ zu umgehen. Zitat: Das naturwissenschaftliche Forschen und Argumentieren zeichnet sich durch systematische und rationale Verfahren aus, mit denen Wissen gewonnen, geprüft, mitgeteilt und diskutiert wird. Das ist zweifellos richtig, aber ein hohes Niveau des rationalen Denkens ist es eben, was Menschen mit einem hohen IQ auszeichnet. Es trifft auch zu, wenn die Pädagogen davon ausgehen, dass die Lesekompetenz keine isolierte Fähigkeit ist, sondern, Zitat, da grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass die Verarbeitung, Strukturierung und Reflexion von Informationen aus Texten eine fächerübergreifende Kompetenz ist, die auch fachbezogene, zum Beispiel mathematische Kompetenzen beeinflusst. Es ist dann nur folgerichtig, wenn bei PISA die Lesekompetenz mit der Mathematikkompetenz mit 84 korreliert, mit der Naturwissenschaftskompetenz mit 83 und Mathematik und Naturwissenschaften untereinander mit 87, also sehr hohe Korrelation, 1 ist ja das Maximum. Aber es war gerade diese Beobachtung der hohen Interkorrelation von Einzelaufgaben, einzelnen Schulzensuren, verschiedener Inhalte und Erfahrungsbereiche, die den Psychologen Spiermann, ein Amerikaner, er studierte damals in Leipzig, im Jahre 1904 dazu brachte, von einem allgemeinen Faktor der Intelligenz zu sprechen. Und gerade aus diesem Verständnis heraus wurde dann in den folgenden Jahren das Maß des IQ entwickelt. Wenn man davon ausgeht, dass die PISA-Tests eigentlich nichts anderes als IQ-Tests sind und über den Schatten der Kollegen in den Bildungsforschungsinstituten springt, dann lässt sich tatsächlich aus den Ergebnissen der Studie bildungs- und allgemeinpolitisch Schwerwiegendes herauslesen. Ich habe jetzt hier keine Abbildungen gebracht. Sie haben sie vielleicht alle schon mal gesehen, diese Glockenkurve, in der der IQ dargestellt wird, der Mittelwert 100 normiert, bis zum IQ zwischen 85 und 115 liegen zwei Drittel der Bevölkerung. 85 und 115, also zwei Drittel der Bevölkerung, Mittelwert ist 100 und der IQ-Wert 130 wird von 3% der Bevölkerung erreicht bzw. überschritten und der IQ-Wert 70 von ebenfalls 3%. Also Mittelwert 100, dann diese Glockenkurve, 85 und 115 liegen zwei Drittel der Bevölkerung über 130 bzw. 70, unter 70, je 3% der Bevölkerung. Der PISA-Test ist nun auf einen Mittelwert von 500 normiert und man kann ihn und muss ihn umrechnen in IQ-Tests und 6,7 PISA-Punkte sind 10 IQ-Punkte. 67 PISA-Punkte, also 10 IQ-Punkte, und ich werde im Folgenden immer gleich von IQ-Punkten sprechen. Sehr gut. Danke. Das steht langsamer kam hier. Gut. Auf ein allgemeingültiges Ergebnis der Psychometrie muss besonders hingewiesen werden. Auch in Berufen mit niedrigem Durchschnitts-IQ, wie Kraftfahrer und Gespannführer, gibt es Einzelpersonen mit einem IQ über 130. Jedoch keine Diplom-Ingenieure und Mathematiker mit einem IQ unter 100. Noch bleiben sie uns erspart. Um nicht missverstanden zu werden, soll an dieser Stelle gesagt werden, unsere Gesellschaft funktioniert gerade durch diese Hierarchie an Fähigkeiten und dann, wenn die Intelligenteren ihren hohen IQ nicht als Privileg, sondern vor allem als soziale Verpflichtung auffassen. 1969 erhielt ich in der DDR als Doktorand den Auftrag, die Vorfahren und Verwandten von rund 1000 mathematisch Hochbegabten zu untersuchen, das heißt die Vorfahren und Verwandten der leistungsbesten Schüler der Jahre 61 bis 70. Nachdem die DDR um diese Zeit im Hochleistungssport durch konsequente Begabungsauslese, ich habe damals in der Forschung gearbeitet, im Sport, und Förderung zu einer Weltmacht aufgestiegen war, plante man die Übertragung dieser Erfahrung auf geistige Bereiche und einen großen Sprung auch auf wissenschaftlich-technischem Gebiet. Auf diese Weise war auch die bis dahin geächtete Humangenetik kein Tabu mehr. Auch Studentenehen wurden in einmaliger Weise gefördert. Nach 1980 wurden in keinem Land der Erde relativ so viele Kinder von Hochschulstudentinnen geboren wie in der DDR. Nach Durchsicht der wissenschaftlichen Literatur musste ich 1970 feststellen, dass alle Autoren von der Auffassung ausgingen, dass Intelligenz von sehr vielen Genen mit kleiner Wirkung abhängt, eine entsprechende Ausbildung ebenfalls vorausgesetzt. Nachdem ich Daten von rund 25.000 Verwandten gesammelt hatte, kam ich jedoch zu einem anderen Schluss. Es gab Familien, die mir besonders zu denken gaben. In einer realen Familie waren zum Beispiel von 4 Brüdern einer hochbegabt, einer Maschinenbaumeister, einer ein kleiner Angestellter, Beim vierten schrieben die Eltern in den Fragebogen: Er fährt beim Bäcker das Brot. Und er hatte keine besonderen Leistungen in der Schule. Die Liebe und Sorge der Eltern hatte sicher allen Kindern gleichermaßen gegolten. Als genetische Hypothese bot sich nun sogar ein Hauptgen an, das nach den Mendelschen Gesetzen in einfacher Weise spaltet, denn bei der statistischen Untersuchung der Familie der Hochbegabten und der Auswertung der Daten über die rund 25.000 Blutsverwandten ersten, zweiten und dritten Grades und ihrer Ehepartner konnte Folgendes festgestellt werden. Die Details, die Tabellen, finden Sie im Buch, aber auch auf meiner Homepage-Seite, alles im Detail, www.volkmar-weiß.de. Das würde zu weit führen, wenn man jetzt die Statistiken hier darstellen und interpretieren würde. Die Hochbegabten, ihr mittlerer Test-IQ 130 und fast ausnahmslos alle ihre Verwandten ersten Grades, also ihre Eltern, ihre Kinder und ihre Geschwister, sind entweder selbst hochbegabt oder gehören einer Berufs- und Leistungsgruppe mit mittlerer Qualifikation, mittlerer IQ 112 an, zu der rund 30% der Gesamtbevölkerung gehören, zu dieser mittleren Gruppe. Heiratet ein hochbegabter Ehepartner einen ebenfalls hochbegabten Partner, dann sind mit fast 100% Sicherheit die Kinder dieses Paares wiederum hochbegabt. Fast 100%. Die Ausnahmen sind seltene medizinische Fälle, Leckendown-Syndrom oder so etwas. Es gibt fast keine Ausnahmen. Die Kinder dieser Ehepaare besuchen das Gymnasium und studieren ausnahmslos die Fachrichtungen, in denen wissenschaftlich-technische Hochleistungen heute so gefragt sind. Heiratet jedoch ein Partner mittlerer Qualifikation, und dazu gehören schon die Mehrzahl der Geschwister der Hochbegabten, einen Partner mit ebenfalls mittlerer Qualifikation, dann sind nur 25% der Kinder aus diesen Ehen wiederum hochbegabt, 25% der Kinder haben eine mittlere Qualifikation und 25% eine einfache Qualifikation, mittlere IQ 94. Also genau das Mendelsche Gesetz, die Mendelsche Spaltung, ein Viertel, ein Halb, noch ein Viertel und bei dieser mittleren Gruppe, bei Ehen untereinander. Im Archiv der Deutschen Zentralstelle für Genealogie in Leipzig, die ich seit 1990 leite, überdauerte die geheim gehaltene Kartei das Jahr 1990 und wurde 1994 dazu benutzt, festzustellen, was aus den hochbegabten Jugendlichen der DDR, die inzwischen durchschnittlich um die 50 Jahre alt geworden sind, und ihren Familien geworden ist. Tatsächlich üben heute 97% der männlichen und 90% der weiblichen Hochbegabten und heute Hochbefähigten Berufe aus, die zu der wissenschaftlich-technischen Intelligenz zählen, die heute so sehr gefragt ist. Hunderte von ihnen sind Diplom-Mathematiker, Diplom-Physiker und Diplom-Ingenieure der verschiedensten Fachrichtungen, einige Chemiker und Biochemiker, ein Teil Gymnasiallehrer, insbesondere für Mathematik und Physik. Mehrere gründeten ab 1990 Unternehmen und einige sind in weiteren hochqualifizierten Berufen und Stellungen tätig, sodass sich die Hochqualifizierten auf 97% summieren. Die Hälfte aller Probanden ist promoviert, rund 500. Etwa ein Viertel habilitiert. Rund 100 sind Professoren und Dozenten. Einer ist Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes. Noch 8 Tage mindestens, bis zur nächsten Wahl. Einer Oberbürgermeister, einer der bedeutendsten deutschen Städte. Der Anteil der beruflich Gescheiterten ist bei den wirklich Hochbegabten sehr, sehr gering, unter 1%. Man kann das in seinen Folgen auch auf diesen Nenner bringen. Es gibt etwa 5% Menschen, die erfinden Maschinen. Es gibt 30% Menschen, die installieren und reparieren Maschinen, und es gibt 65% Menschen, die bedienen Maschinen. Weil Ehen wo Mann und Frau beide zu den Hochbegabten zählen, nur ein sehr kleiner Teil aller Ehen sind. Entstammen die meisten Hochbegabten aus Ehen der Mittelschicht, beziehungsweise aus Schichten, zu denen rund 2/3 der Bevölkerung nicht gehören. Das gesamte Begabungspotenzial entstammt aus dieser Ober- und Mittelschicht, die rund 1/3 der Bevölkerung stellt. 2/3 tragen nichts dazu bei, direkt, erst in der übernächsten Generation, durch Heiraten in die Mittelgruppe rein. Diese Ergebnisse erklären zugleich, beziehungsweise stützen die Statistiken der Bildungssoziologen, die in allen alten Industrieländern übereinstimmend feststellen mussten, dass in den letzten 3 bis 4 Jahrzehnten der Anteil von erfolgreichen Studenten, insbesondere in den naturwissenschaftlich-technischen Fachrichtungen mit einem hohen mittleren IQ, deren Väter relativ einfache Arbeit ausführen, die Mutter erscheint ja leider fast nie in diesen Statistiken, stets sehr gering war und in den letzten 3 bis 4 Jahrzehnten nicht oder nicht mehr gesteigert werden konnte, sondern sogar rückläufig ist. Das ist weniger als so viel Prozent, 2% nur als. Das heißt, in den letzten 2, 3 Generationen sind aus Arbeiter- und Bauernfamilien bei der männlichen Bevölkerung fast alle Begabungen vollständig ausgesiebt und in höher qualifizierten Berufen der IQ-Meritokratie zugeführt worden. Eine kleine Reserve gibt es nur noch bei den Frauen, da ein kleiner Teil der hochbegabten weiblichen Personen soziale Berufe ergreift, zum Beispiel Krankenschwester, Kindergärtnerin, deren mittlere IQ ja bekanntlich sehr stark streuen kann, oder sie werden Hausfrau mit Abitur. Frauen und Männer sind in ihrem genotypischen IQ völlig gleich. Nun zurück zu PISA. PISA unterscheidet die Kinder nicht nach der Staatsangehörigkeit, sondern nach dem Geburtsland der Eltern und daran, ob die Sprache des Landes bzw. die Testsprache auch im Elternhaus gesprochen wird oder nicht. Die in Deutschland Einheimischen sind dabei mit einem IQ von 101 durchaus noch guter Durchschnitt. Im Vergleich mit den in den unmittelbaren Nachbarländern, zum Beispiel Österreich, Schweiz, Schweden und Belgien, Einheimischen, aber eher leicht unterdurchschnittlich. Dort ist IQ 103 in den genannten Ländern eben, sodass die Alarmglocken in den Kultusministerien mit Recht schrillen. Würde man Deutschland und seine unmittelbaren Nachbarländer getrennt auf ein IQ von 100 normieren, dann hätten die Eingeborenen in Deutschland, genauer gesagt ihre derzeit 17-jährigen Jugendlichen, ziemlich genau einen mittleren IQ von 98. Sehr hohe Werte, einen mittleren IQ um 105, erreichen hingegen die in Australien, Kanada und Neuseeland Einheimischen. Aber wenn wir noch näher hinsehen, entdecken wir Überraschendes. Deutschland zählt mit einem Zuwandereranteil von 15%, das war 1985 Geburtsjahrgang, und er ist ja erst bei den späteren Jahren dramatisch gestiegen, praktisch zu den Einwanderungsländern, ebenso die Schweiz mit 21%. Die USA haben in dem untersuchten Geburtsjahrgang 1985 14% Zuwanderer, Neuseeland, Australien und Kanada um die 20%. In Australien, Neuseeland und Kanada beträgt der Unterschied in den Leistungswerten zwischen den Einheimischen und denjenigen, bei denen die Eltern oder sie selbst im Ausland geboren sind, in allen Leistungsbereichen rund 3 IQ-Punkte auf der Skala der PISA-Studie, aber nicht mehr. In Deutschland beträgt dieser Unterschied zwischen Einheimischen und Zuwanderern 13 IQ-Punkte. Genau in der gleichen Größenordnung wie in Deutschland, also rund 13 IQ-Punkte, sind die Unterschiede zwischen Einheimischen und Zuwanderern, aber auch in Österreich, Zuwandereranteil 10%, in der Schweiz, in Belgien und in Luxemburg. Die Niederlande ist nicht mit untersucht worden. Was unterscheidet diese mitteleuropäischen Länder von den klassischen Einwanderungsländern Kanada, Australien und Neuseeland? Wie bekannt betreiben diese letztgenannten drei Länder seit Jahrzehnten eine konsequente Einwanderungspolitik. Ins Land gelassen werden nur qualifizierte Personen, deren Qualifikation im Land gebraucht wird. Alle anderen versucht man mit aller Kraft fernzuhalten. Uns sind die jüngsten Bilder von einem Flüchtlingsschiff, das Australien erreichen wollte, noch in Erinnerung. Die australische Regierung ist gerade für diese konsequente Politik im Jahre 2001 wieder im Amt bestätigt worden. Der Unterschied von 3 IQ-Punkten zwischen den Kindern von Einheimischen und Einwanderern Australien ist vermutlich kein echter, das heißt genetischer Unterschied, sondern eben die Folge von Nachteilen, mit denen die Einwanderer und ihre Kinder bekanntlich zu kämpfen haben. Ganz anders die Situation in den mitteleuropäischen Ländern. Jahrzehntelang hat man hier billige Arbeitskräfte gesucht, oft für Arbeiten, für die es in Zeiten der Konjunktur zu wenig Einheimische gab oder zu wenige, die sie ausführen wollten. Mitteleuropa ist auch zum Zielpunkt für Flüchtlinge aus aller Welt geworden. Da die Benachteiligung für Zuwandererkinder ungefähr mit 3 IQ-Punkten im Mittelwert angesetzt werden kann, in der Studie selbst werden dafür als Mittel 4 IQ-Punkte angegeben, im Buch, bleibt dann in Mitteleuropa ein Unterschied von rund 10 IQ-Punkten zwischen einheimischen und eingewanderten Schülern als echter Unterschied. Das ist das eigentliche schwerwiegende Ergebnis der Studie, dass es politisch und nicht nur bildungspolitisch zu werden gilt. Testwerte unterliegen stets Messfehlern und Schwankungen. Dieselbe Person erzielt bei Wiederholung mit einem parallelen Test nicht genau denselben Wert. Auch Gruppenunterschiede von wenigen Punkten, wie die zwischen den Einwanderern und den Einheimischen in Australien, sind nicht unbedingt Unterschiede im genotypischen Wert der Intelligenz, sondern ihre Ursache ist erst einmal bei äußeren Faktoren zu suchen. Da in den letzten Jahrzehnten in allen Industrieländern eine phänotypische Erhöhung der IQ-Testwerte um bis zu 10 IQ-Punkten nachgewiesen worden ist, der sogenannte Flynn-Effekt, der ähnlich der biologischen Akzeleration von Fachleuten der zunehmenden Fülle von IQ-Test-ähnlichen Reizen in unserer Umwelt zugeschrieben wird, ist auch zu hoffen, dass die Unterschiede zwischen Industrie und manchen Entwicklungsländern im mittleren IQ nicht so groß sind, wie es die Testergebnisse für einige Bevölkerung ausweisen. Wenn Sie heute in Afghanistan IQ-Tests durchführen würden und ein IQ von 90 messen würden im Mittel und in Deutschland einen von 100, dann würde ich fast meinen, das ist kein realer Unterschied. Das muss man berücksichtigen. Bei den in Mitteleuropa gefundenen Unterschieden von 10 IQ-Punkten zwischen den Einheimischen und Zugewanderten haben wir es jedoch mit Unterschieden zu tun, die bei den Schülern, die von Anfang an unser Schulsystem durchlaufen haben, nicht geringer sind als bei den später Zugewanderten. Denn die Vermutung, dass die Unterschiede durch mangelnde Beherrschung der Landessprache zustande kommen, ist so naheliegend, dass ihr in der PISA-Studie auch in methodisch einwandfreier Weise nachgegangen worden ist. In der Lesekompetenz haben alle Schüler in Deutschland einen Mittelwert von IQ 98. Mittelwert 98, dabei die Gymnasiasten von 110, die Realschüler, die Verteilung ist da flacher, nicht so breit, von 98, die Gesamtschüler von 92 und die Hauptschüler von 85 über alle Schulen. Die Siebung in den einzelnen Schularten nach der sozialen Herkunft ist beträchtlich und betrifft Einheimische und Zugewanderte gleichermaßen. In der Hauptschule gibt es fast nur Arbeiterkinder bzw. Unterschichtkinder, wohingegen fast alle Oberschichtkinder das Gymnasium besuchen. Durch die Ausweitung des Gymnasiums von früher wenigen Prozent auf heute 30% ist die soziale Trennung, Segregation sogar verschärft statt abgebaut worden, wie die von der Gleichheitsideologie ausgehenden Optimisten einmal gehofft hatten. Unter den Gymnasien gibt es nun solche, Zitat, in sozial privilegierter Lage, die ganz überwiegend Akademikerkinder anziehen und für Zuwandererfamilien mit hohem Sozialstatus und Bildungsniveau besonders attraktiv sind. In diesen Gymnasien beträgt der mittlere Anteil der Jugendlichen, die aus Familien stammen, in denen mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde, 21%, also mehr als bei der Gesamtbevölkerung, aber 15%. Diese Gymnasien unterscheiden sich aber in ihren Leistungsresultaten in keinem Punkte von anderen Gymnasien. Zitat. Völlig anders sieht es aber in den anderen Schultypen aus. Wieder Zitat. Eine Gruppe von Hauptschulen ist vorwiegend in innerstädtischen Ballungsgebieten zu finden. Der mittlere Anteil der Jugendlichen, die aus Zuwandererfamilien kommen, liegt hier über 70%. Und der Anteil der Migrantenfamilien, in denen Deutsch nicht die Verkehrssprache ist, beträgt 50%. Hier wird man sich fragen müssen, ob Deutsch noch die dominante Verkehrssprache in diesen Schulen ist. Zitat zu Ende. Der mittlere IQ in diesen Schulen liegt bei 80. Wer aber in der mangelnden Sprachbeherrschung die Ursache für den niedrigen Test-IQ glaubt, gefunden zu haben, der muss dann zur Kenntnis nehmen, dass es in den Gesamtschulen, in Realschulen, ich zitiere wieder, eine nicht unbeträchtliche Zahl von Schulen gibt, die erfolgreiche Kinder aus sozial besser gestellten Zuwandererfamilien aufnehmen. Bemerkenswerterweise muss die Bewahrung der Sprache des Heimatlandes als Umgangssprache der Familie dem Erfolg der Jugendlichen in diesen Schulen nicht im Wege stehen. Zitat zu Ende. Und die PISA-Berichterstatter schlussfolgern daraus. Das Niveau der kognitiven Voraussetzungen bestimmt das Lernmilieu. Das Niveau der kognitiven Voraussetzungen bestimmt das Lernmilieu. Genau das ist richtig. Und dieses Niveau der kognitiven Voraussetzungen nennt man eben psychometrische Intelligenz und misst es mit dem IQ. Schüler mit einem hohen IQ verkraften eine zweisprachige Umwelt ohne Leistungseinbußen. Schüler und Eltern mit einem niedrigen IQ sind einer zweisprachigen Welt nicht gewachsen. Das ist das eigentliche Ergebnis. Und es wäre falsch, daraus den Schluss zu ziehen, dass man nun diese Hauptschüler mit ihrem unzureichenden Deutsch allein lassen sollte und so eine vorwiegend türkisch sprechende neue Unterschicht entstehen lässt, sondern man sollte um des sozialen Friedens Geld und Mühe nicht scheuen, diese Kinder kilometerweit schon in der Vorschulzeit in Kindergärten und dann in Schulen zu bringen, wo die Mutter deutschsprachigen Kinder noch eine Mehrheit sind, solange es das noch gibt. Vor 3 Wochen hatte ich eine Begegnung am Rande einer Tagung mit Professor Herbig Birk, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Demografie, und ich sagte zu ihm, das Einzige, womit man das durchsetzen könnte, wäre, wenn es ein Gesetz gäbe, dass alle Kinder von Bundestagsabgeordneten und Ministerialangestellten in Berlin-Kreuzberg eingeschult werden müssten. Er sagte darauf wörtlich, das Gleiche habe ich in einem Interview bei der Welt gesagt. Und bei die Welt. Es geht weiter. Laut PISA überschreiten, Zitat, fast 50% der Jugendlichen aus Zuwandererfamilien im Lesen nicht die elementare Kompetenzstufe, obwohl über 70% von ihnen die deutsche Schule vollständig durchlaufen haben. Den Satz noch einmal. Laut PISA überschreiten fast 50% der Jugendlichen aus Zuwandererfamilien im Lesen nicht die elementare Kompetenzstufe, obwohl über 70% von ihnen die deutsche Schule vollständig durchlaufen haben. Das heißt, der mittlere IQ dieser zahlenmäßig großen Gruppe beträgt nur 86, das Hauptschulniveau. Und ihr niedriger IQ bewirkt unzureichende Leistung bei allen geistigen Anforderungen. Diese Zahl ist so schwerwiegend, dass man sie sich noch einmal veranschaulichen muss. 50% der Zuwandererkinder liegen auf einem Intelligenzniveau, auf dem die 18% der schlechtesten deutschen Schüler liegen. 50% auf einem Niveau, auf dem die 18% der schlechtesten deutschen Schüler liegen. Wenn die Prognose von Birk, den ich eben genannt hatte, Wirklichkeit wird, dass bereits ab 2010 die Ausländer in zahlreichen westdeutschen Städten die aktive Bevölkerungsmehrheit stellen werden, dann können Sie sich das soziale und kulturelle Niveau der Slums und Ghettos ausmalen, das uns erwartet. Aber haben Sie an irgendeiner Stelle in der deutschen Presse in den letzten Monaten etwas über diese Aussicht gelesen? Die da mit Kerzen demonstrieren und die manche Tatsache in Sprache und Denken ausblenden, tragen in Wirklichkeit dazu bei, schon mittelfristig den sozialen Frieden in schwerster Weise zu gefährden. Nach den Ergebnissen der PISA-Studie kommt man nicht um die Feststellung herum, dass der mittlere IQ der Zuwanderer aus der Türkei nur bei 85 liegt, der aus der ehemaligen Sowjetunion bei etwa 90. Dass der IQ der Einwanderer aus der Türkei keinesfalls über 90 liegt, darauf deuteten bereits Schweizer Sozialstatistiken hin, aber die PISA-Studie hat jetzt viel besser belegte Zahlen erbracht. Repräsentative IQ-Tests bei den in Deutschland lebenden Türken durchführen zu wollen, das kann wohl schon niemand mehr wagen. Eine 1994 in der Türkei selbst bei 2300 Schulkindern durchgeführte Standardisierung des Tests Raffens progressive Matrizen ergab einen mittleren IQ von 93. Bezogen auf den britischen, der mit 100 angesetzt worden ist, der aber bei PISA bei 103 liegt. Die drei müssen Sie jetzt dazu zählen, denn 93, es gibt 96, der deutsche war 98. Das heißt, zwischen der deutschen und türkischen Gesamtbevölkerung besteht kein signifikanter Unterschied. Oder ein ganz geringer nur. 1996 und 1997 in den Niederlanden bei Türken durchgeführte Tests ergaben mittlere IQ für die Einwanderer aus der Türkei von 88 bzw. 85 für die Kinder. Also für die Zuwanderer, nicht für die Stammbevölkerung der Türkei. Die Zuwanderer sind eben nicht die türkische Bevölkerung, sondern kommen irgendwo aus Anatolien von den Dörfern und sind nicht repräsentativ. Also ein Ergebnis in der gleichen Größenordnung, wie ich es aus den PISA-Zahlen und der Schweizer Sozialstatistik extrahiert habe in den Niederlanden. Wenn man den Wochenbericht 10/2001 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung mit heranzieht, wird einem klar, dass eine sozialstrukturelle Fehlentwicklung von dramatischen Ausmaßen in vollem Gange ist. In den letzten Jahren ist es bei der Integration der jungen Ausländer nicht nur zu keinen Fortschritten mehr gekommen, sondern die Entwicklung ist sogar rückläufig. Ich zitiere jetzt diesen Wirtschaftsbericht. Ist im Internet nachlesbar. Die meisten ausländischen Familien leben schon längere Zeit in Deutschland. Viele Kinder ausländischer Herkunft wurden hier geboren. Ein knappes Fünftel der ausländischen Jugendlichen ging 1999 von den allgemeinbildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss ab. Ein Fünftel. Nur 44% der Ausländerjugendlichen haben einen betrieblichen Ausbildungsplatz und das mit fallender Tendenz dieser Prozentzahl. Nur noch knapp ein Drittel der 18- bis unter 21-Jährigen waren in einer Lehre, während im Landesdurchschnitt 3,9% der deutschen Schüler eine Sonderschule besuchen, die aus verständlichen Gründen nur teilweise in die PISA-Studie einbezogen worden sind, sind es bei den Ausländerkindern 6,5%. Wenn wir diese Statistiken durch die Sozialhilfe, Arbeitslosen- und Kriminalitätsstatistik ergänzen würden, würde sich die Entwicklung einer neuen Unterklasse mit geringem mittlerem IQ abzeichnen, die sich in Sprache und Aussehen von den Deutschen unterscheidet. Eine derartige Entwicklung ergibt für die Erhaltung des sozialen Friedens in einem Land schon mittelfristig eine schlechte Prognose. Noch dazu, wenn diese neue Unterklasse durch doppelt so hohe Kinderzahlen wie die deutsche Bevölkerung und weitere Zuwanderung immer weiter wächst und schon innerhalb der nächsten 10 Jahre die Bevölkerungsmehrheit der aktiven Bevölkerung ganz sicher aber unter den Kindern und Jugendlichen in zahlreichen Großstädten Westdeutschlands stellen wird, wenn es nicht noch zu einer Trendwende kommt. Es wird gar nicht mehr lange dauern. Dann werden politische Forderungen laut werden, die zuerst Unterricht in der Muttersprache, also in Türkisch, fordern werden. In Berlin-Kreuzberg ist das schon der Fall. Dann Quoten für Ausländer in der Berufsbildung, an Gymnasien und Universitäten und bei der Beschäftigung im öffentlichen Dienst, um so die vermeintliche Ursache der Benachteiligung zu beseitigen, die ja laut Marx stets in der herrschenden Besitz- und Klassenverhältnissen zu suchen sind. Man stelle sich vor, Frankreich hätte oder würde solchen Forderungen gegenüber seinen Einwanderern aus Nordafrika nachgeben. Die Franzosen waren für diesen Fehler bisher zu klug. Denn schon ein Umblick in der jüngsten europäischen Geschichte zeigt, dass zwischen der Veränderung der Schulsprache und der vollständigen Verdrängung des einen Bevölkerungsteils durch den anderen oft nur 100 Jahre liegen. In Böhmen, Siebenbürgen und im Kosovo zum Beispiel nur 80 Jahre. Türken sind nicht dümmer als Deutsche und Briten. Aber ein IQ von 90 bedeutet, dass bei den zu uns Zugewanderten der Prozentanteil der Hochbegabten gering ist. Die Unterschiede zwischen den Kindern verschiedener Sozialschichten sind sehr, sehr groß. Auch in der PISA-Studie sind die Unterschiede zwischen den Kindern ungelernter Arbeiter und den Kindern, deren beide Eltern Hochschulabschlüsse haben, weit, weit größer als die zwischen Einheimischen und Zuwanderern oder die zwischen dem schlechtesten und besten Land der Studie. Sieht man sich diese Ergebnisse einmal genauer an, dann stellt man fest, dass die zahlenmäßige Größenordnung des Zusammenhangs in allen Ländern gleichgerichtet und sehr ähnlich ist, ja geradezu gesetzmäßig, und von einem Abbau dieser Unterschiede keine Rede sein kann. Selbst in der Zeit vom 6. Dezember stellte an diesem Punkt der Interviewer von Professor Jürgen Baumert, der deutscherseits am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin für die PISA-Studie verantwortlich ist, auch für dieses Buch, die Frage, schlagen da vielleicht die Gene durch? Er ist gar nicht eingegangen auf die Frage. Nur für einen deutschen Sozialforscher gibt es keine Gene und höchstens die, die den Unterschied zwischen einem Schimpansen und den Menschen ausmachen, nicht aber die, die interindividuelle Unterschiede mit verursachen und damit der eigentliche Forschungsgegenstand der Humangenetik sind. Nun wollte ich hier einen Abschnitt weglassen, aber ich bringe ihn aus aktuellem Anlass noch. Heute früh beim Frühstück habe ich mir die Welt geschnappt und da fand ich drin einen Artikel über ein Buch von Michael Hartmann. Auch die Soziologen sind der Auffassung, dass also der Zusammenhang mit der sozialen Herkunft höchst verwerflich ist und dass das vollständig abgebaut werden muss. Da Sie ja nun keine Gene kennen, meinen Sie, alle Zusammenhänge mit der sozialen Herkunft sind nachteilige und verwerfliche Dinge. In keinem Land ist der Zusammenhang zwischen den Berufen der Eltern und den PISA-Werten der Kinder, das heißt die Auswirkungen der sozialen Herkunft auf die Schulleistungen der Kinder, so groß wie in Deutschland. Das stimmt nach dem Buch. Der Unterschied wäre sogar noch größer, wenn die Daten noch differenzierter ausgewertet würden. Wenn man also nicht einen gemeinsamen Mittelwert über Vater und Mutter bilden würde, sondern unterscheiden würde zwischen ein Elternteil sehr hohe, der andere mittlere Qualifikation und so weiter. Sieht man sich die Gruppe der Länder an, in denen dieser Zusammenhang nach den bereits veröffentlichten Statistiken besonders ausgeprägt ist, dann sind das neben Deutschland die Schweiz, Luxemburg, Belgien, die Tschechische Republik und Großbritannien. Was ist diesen Ländern gemeinsam? sind alles Industrieländer mit einem hochentwickelten Bildungssystem und einer langen Bildungstradition. Auch die Tschechische Republik als Österreich. Schon seit 3 bis 5 Generationen werden in diesen Ländern nahezu alle Begabten und Hochbegabten in weiterführende Bildungseinrichtungen vermittelt, mit der Folge, dass sie später entsprechende Berufe ausüben und einen entsprechenden sozialen Status besitzen. IQ-Werte und PISA-Werte sind nicht nur das Ergebnis von Mängeln und Erfolgen des Bildungssystems, sondern auch Ausdruck einer bestimmten genetischen Qualität der Bevölkerung, die wiederum eine Voraussetzung zum Erwerb von Bildung ist, und einer sozialen Schichtung der Bevölkerung, die ebenfalls stark mit dem IQ zusammenhängt. Erst wenn man das mit berücksichtigt, kommt man zu richtigen Schlüssen und vermeidet einen kurzschlüssigen Aktionismus, der alle Schuld allein einem durchaus verbesserungsbedürftigen Bildungssystem und Bildungsstreben anlasten möchte. Die richtigen Schlüsse aus der PISA-Studie werden nur gezogen, wenn man Bildungspolitik durch Bevölkerungspolitik und Einwanderungspolitik ergänzt. In der Einwanderungspolitik gehen dabei die Vorschläge des Chile-Ministeriums, soweit sie nicht neue Asylbewerbungsgründe schaffen, durchaus in die richtige Richtung. Das viele Geld für die PISA-Studie ist zur Beratung der Bildungspolitik ausgegeben worden, und die Öffentlichkeit sollte die Frage stellen, ob ein solcher Bericht aus einem sehr engen Betrachtungswinkel heraus, der die Erfahrung von 100 Jahren Psychometrie bewusst ignoriert, nicht eine schlechte Beratung ist. Es nützt uns allen wenig, wenn die Ergebnisse der PISA-Studie nur einer oberflächlichen Analyse unterzogen werden und Sachverhalte wie IQ, soziale Siebung und die Existenz von Genen von vornherein ausgeschlossen und tabuisiert werden, wie das in dem offiziellen Bericht PISA 2000 geschieht. Denn nur eine komplexe Betrachtung führt weiter und zu richtigen politischen Schlüssen. Bildung hat nicht nur eine messbare Qualität, sondern wird von einer Bevölkerung erworben, die in ihrer Bildungsfähigkeit nicht völlig gleich ist, sondern verschieden. Für diese Verschiedenheit gibt es nicht nur Schuldige, die in der Schule, in der Bildungspolitik, in der sozialen Herkunft und in Ursachen sozialer Ungleichheit zu suchen sind, sondern die auch schon der Lernfähigkeit zugrunde liegen, in der Natur. Erst wenn man diese Verschiedenheit der genetischen Ausstattung mit ins Kalkül zieht, erst dann kann man wirklich sagen, dass sozialer Auf- und Abstieg stärker oder schwächer ist, als man ihn erwarten durfte, oder Bildungsleistungen schlechter, als sie sein sollten. Wir dürfen nicht vergessen, dass Intelligenz nur ein Aspekt der Persönlichkeit ist. Kreativität, Emotionalität und Motivation sind zum Beispiel Größen, die von der Intelligenz unabhängig sind, aber in der menschlichen Gesellschaft ebenso wichtig. Wenn man vom Ideal einer anzustrebenden Gleichheit ausgeht und dann für jede Abweichung von dieser Gleichheit die Schuld nur in Umwelt- bzw. Bildungseinflüssen sucht, bzw. der bestehenden sozialen Schichtung, muss man zu groben Fehlschlüssen kommen und wird den mitteleuropäischen Bildungssystemen nicht gerecht. Das Deutsche ist nicht besser, sondern nur etwas schlechter als seine Schüler, die es einschult, und zurzeit noch besser als sein momentaner Ruf. Aber wie lange noch? Wenden wir uns zum Schluss der Familienpolitik zu. Von den 30- bis 39-jährigen Frauen in den alten Bundesländern sind 37% derjenigen mit Hochschulabschluss kinderlos, aber nur 15% der Ungelernten, Stand 94. Das ist schlimmer jetzt inzwischen. Das entspricht einem mittleren IQ aller geborenen Kinder von 96. Von den Frauen mit Hochschulabschluss in den neuen Bundesländern hatten nur 8% keine Kinder. Im Westen 37 waren es eben. Mit Fachschulabschluss gar nur 5%, von den Ungelernten 12%. Das entspricht einem mittleren IQ der in der früheren DDR geborenen Kinder von 102. Für die Begabungsreserve aus dem Osten war und ist die deutsche Staatszugehörigkeit die Dauer-Green Card, mit denen sie die Arbeitsplätze im Westen füllen konnten und können. Meine Kinder sind auch schon lange hier. Diese Reserve ist angesichts des Geburtentiefs seit 1990 im Osten in absehbarer Zeit erschöpft. Da sich die Situation seit 1994 nicht verbessert, sondern verschärft hat, stehen wir mitten in einer sehr beunruhigenden Entwicklung. Bereits in den letzten 2 Jahrzehnten ist die Hochbegabtenzahl in Deutschland und Österreich nur dadurch zahlenmäßig relativ konstant geblieben, weil sie durch soziale Aufsteiger aus Übersiedlern, Aussiedlern und Gastarbeitern ergänzt worden ist, beziehungsweise intelligente Ehepartner aus diesen Bevölkerungsgruppen gewonnen hat. Die Situation ist dramatisch. In Universitätsstädten wie Göttingen und Heidelberg werden weniger als ein Kind pro Frau geboren. 0,9. Zweifellos sind die Ursachen der Kinderlosigkeit und der geringen Kinderzahlen vor allem in der Arbeitswelt zu suchen. Also 0,9 ist dann, wenn sie 45 sind, 0,9 Kinder. Zweifellos sind die Ursachen der Kinderlosigkeit und der geringen Kinderzahlen vor allem in der Arbeitswelt zu suchen, in den Risiken, denen sich junge Frauen gegenübersehen, wenn sie sich in einer freien Wirtschaft, Familie und berufliche Karriere miteinander verbinden wollen. Man könnte sich nun auf den Standpunkt stellen. Erstens, es sei völlig gleich, von wem die Kinder geboren werden. Zweitens, es sei nicht notwendig, dass deutsche Kinder geboren werden, denn dieses Defizit ließe sich durch Einwanderung ausgleichen. Die Auffassung, dass es völlig gleich sei, wer die Kinder bekommt, geht von der Annahme aus, dass es keine biologische Weitergabe von Informationen gibt und keine Gene, die Intelligenz und Sozialverhalten mit beeinflussen. In den 50er Jahren ist in der Bundesrepublik Deutschland die Schreibersche Reform gescheitert, die der sich selbst finanzierenden Rentenkasse eine ebenfalls sich selbst finanzierende Familienkasse zur Seite stellen wollte und mit der die Kinderlosen und Kinderarmen stärker belastet worden wären. Die Begrenzung der Ressource Hochbegabung stellt sich im Zusammenhang gesehen nicht nur als eine Frage der Einwanderungsbildungspolitik dar, sondern auch als eine Frage der Familienpolitik. Frauen mit höheren Bildungsabschlüssen können und sollen berufliche Karriere machen, aber derzeit ist der Preis dafür, ihre besten Lebensjahre einer kinder- und familienfeindlichen Arbeitswelt ausgesetzt zu sein. Und nur noch die, die durch ihre schlechten Aussichten am Arbeitsmarkt entmutigt sind, bekommen Kinder. Frankfurter Allgemeine, 28.04. Vorjahr. Dabei ließen sich durchaus Lösungen vorstellen. Zum Beispiel, dass man für junge Frauen in den Hochtechnologieberufen die Zeitstellen nicht auf 3 Jahre befristet, wie bei Männern, sondern auf längere, staatlich gestützte Zeiträume, die sich bei Unterbrechungen durch Baby- und Kindererziehungsjahre dann auch verlängern. Ähnliche Regelungen hatten in der DDR bis 1990 bewirkt, dass bereits die Hälfte aller Studenten Kinder hatte. Ein kinderfreundlicheres Allgemeinklima ließe sich in der Arbeitswelt dadurch erreichen, dass für berufstätige Frauen, die Deutsche sind oder einen deutschen Ehepartner haben und die Mütter von 3 und mehr Kinder sind, der Arbeitgeberanteil für die Renten-, Pflege- und Krankenversicherung auf 0 reduziert. Das ist der Vorschlag, den ich durchzubringen versuche. Und die Mütter von 3 und mehr Kinder sind, der Arbeitgeberanteil für die Renten-, Pflege- und Krankenversicherung auf 0 reduziert und bei 1 und 2 Kindern stufenweise stark vermindert wird. Eine beachtenswerte Möglichkeit wäre auch die steuerliche Freistellung von kinderbetreuenden Drittpersonen, heute Au-pair genannt. Nichts wäre jedoch verkehrter als eine unterschiedslose Ausschüttung von Vergünstigungen auf alle im Staatsgebiet Anwesenden. Profitieren würden davon dann kinderreiche asoziale Familien, für die Mitteleuropa zu einer Art Sammelplatz würde. Analog zu den USA erweisen sich Familienvergünstigungen nur für Bedürftige und die wählerpolitisch so attraktiv erscheinende Diskriminierung der Reichen, von FPÖ-Politikern in Österreich ins Gespräch gebracht, als langfristig kontraproduktiv. Herr Hepp sagte aber gestern, man solle also die kinderlosen Reichen stärker belasten, vor allem der Erbschaftssteuer. Das ist eine notwendige Idee. Um aus den bisher hier vorgebrachten Zahlen und Argumenten über IQ, Intelligenz, Einwanderung und Vererbung von Intelligenz, Kinderzahlen bei Ober- und Mittelschicht richtige Schlussfolgerungen ziehen zu können, haben Sie als Zuhörer wie die gesamte Gesellschaft das Problem, dass Sie dabei in Begriffen und Zusammenhängen denken müssen, von denen Sie vielleicht noch nie etwas gehört haben. Innerhalb von 25 Jahren haben es Ideologen, für die Marx, Gramsci und Marcuse die Handlungsanweisung geschrieben haben, tatsächlich geschafft, die Begriffe in einer Weise zu verändern, dass schon das Denken mit ihnen gefährlich geworden ist. Vererbung von Intelligenz, das sei eine sachlich falsche und bürgerliche biologistische Auffassung. Mit dieser Meinung kann man sich ja noch auseinandersetzen und Gegenargumente vorbringen, wie ich es in der DDR viele Jahre mit Erfolg getan habe. Aber heute spricht man in diesem Zusammenhang von unsittlich, menschenverachtend, reaktionär, faschistisch, rassistisch, rechtsextrem und Nazi-Ideologie, ungeachtet dessen, dass Hitler gegen IQ-Tests war, die für ihn jüdische Tests waren, weil die Juden dabei so gut abschnitten. Wobei dann der Vorwurf der politischen Unkorrektheit noch die höflichste Formulierung ist. Ich habe einen Artikel für die Frankfurter Allgemeine geschrieben, in Absprache mit Professor Birk. Den finden Sie im Internet, wenn Sie bei mir PISA antippen, finden Sie den vollen Text. Der Redakteur rief mich an, Redaktion Politik. Also wir haben lebhaft diskutiert darüber. Wir wollen den Artikel bringen, aber Ihr Artikel verstößt in 5 Punkten gegen die politische Korrektheit. Und wir können uns nur 2 Verstöße in einem Artikel leisten. Schreiben Sie den Artikel neu. Er hat mir genannt, die 2 Punkte, in denen ich verstoßen darf. Den Artikel habe ich im Januar neu eingereicht. Er soll auch gedruckt werden, aber ich zweifle daran, dass es je geschehen wird. Und wenn der Artikel erscheinen würde, könnte man dann noch einen neuen Artikel schreiben, in dem gegen weitere 2 Punkte der politischen Korrektheit verstoßen wird. Stellen Sie sich vor, ein Kanzlerkandidat, der die IQ-Falle gelesen hat und er hat darin geblättert und insgeheim noch zu einigen richtigen Schlüssen fähig ist, gäbe sich die Blöße, im Wahlkampf irgendeine Äußerung über den IQ unserer Einwanderer oder die möglichen Folgen der akademischen Kinderlosigkeit zu machen. Wie würde sich die Presse auf ihn stürzen? Der sächsische Kultusminister Matthias Rösler, CDU, hatte es tatsächlich gewagt. Er hat die IQ-Falle auch gelesen. Ich habe sie ihm geschenkt. In seinen ersten Äußerungen auf die Testergebnisse der Türken zu verweisen, die den Gesamtdurchschnitt der Bundesdeutschen drücken. Die Presse hat ihm rasch den Mund gestopft. So haben wir endlich den Zustand, dass die Wissenschaftler nicht mehr forschen, die Öffentlichkeit nicht mehr qualifiziert diskutieren und die Politiker nicht mehr handeln können, weil ihnen und den Journalisten die Begriffe und die Zusammenhänge fehlen, in denen gedacht, diskutiert und gehandelt werden müsste und sich alle gegenseitig blockieren. Orwell hatte ein solches Newspeak, in dem schon das Gedankenverbrechen unmöglich geworden ist, durch Terror und staatlichen Zwang entstehen lassen. Erstaunlicherweise ist es aber gerade um 1984 tatsächlich, aber als freiwilliger, vorauseilender Gehorsam gegenüber einer militanten Linken im Rahmen einer freiheitlichen Grundordnung entstanden. Und das entstandene System ist noch viel effektiver, als es sich Orwell ausdenken konnte. Die hier von mir vorgetragenen Fakten könnten Sie alle mühelos anhand des PISA-Berichts und anderen Veröffentlichungen selbst herausfinden oder bestätigen. Wer aber dann beginnt, im Zusammenhang zu denken, wie die Redaktion Frankfurter Allgemeine, der braucht dazu mindestens 5 oder 6 Zusammenhänge, von denen junge Menschen vielleicht 2 kennen und 2 mit ihrem gesunden Menschenverstand für möglich erachten. Aber mindestens 2 bleiben übrig, von denen man schon einmal gehört hat, aber dann ganz sicher nur in der Verbindung mit rechtsextremen oder faschistischem Gedankengut. Da sollte man doch lieber die Finger davon lassen, wenn einem sein Arbeitsplatz lieb ist. Denn sind nicht alle Menschen gleich oder sollten, wenn man die äußeren Lebensumstände so gut wie möglich macht, nicht alle Menschen vernünftig handeln? Die Vorstellung ist so fromm, dass man nicht der Unmensch sein kann und möchte, dem zu widersprechen. Auch ich schweige in besserer Gesellschaft lieber. Selbst für viele konservative Politiker ist die Genetik des Teufels. Nicht die, kommen wir zum Schluss. Nicht die gesamte Gesellschaft ist in diesen Verfallsprozess einbezogen, der sich unaufhaltsamer Fortschritt nennt. Zwar löschen die über 40% der Frauen mit akademischer Ausbildung, die heute in Deutschland kinderlos bleiben, sich und ihre Wertevorstellung schon binnen einer Generation aus und auch ihre Gene. Doch gibt es aus den verschiedensten Gründen und Wertevorstellungen auch heute noch Mütter und Väter und Großmütter und Großväter mit mehreren Kindern und zahlreichen Enkeln. Die Wertevorstellungen dieser Minderheiten werden daher zwangsläufig wieder an Gewicht gewinnen, weil die anderen, die Mehrheit, die heute weitgehend die öffentliche Meinung beherrscht, bestimmt, sich von dieser Erde verabschiedet haben wird. Es gibt inzwischen keinen europäischen Bevölkerungswissenschaftler mehr, der nicht die Öffentlichkeit und seine Regierung dafür zu warnen versucht, dass die europäischen Staaten sehenden Auges in eine beispiellose Krise hineingehen. Mit Kinderzahlen von 1,1 in Italien und Spanien und 1,3 in Deutschland pro Frau fehlen mindestens ein Drittel der Bevölkerung, in den sich leeren Raum drängen Einwanderer nach, die aller Wahrscheinlichkeit nach an der Mehrzahl aus Nordafrika und dem Nahen Osten kommen werden und islamischer Religion bzw. islamisch geprägter Herkunft sind. Dass eine derartige Massenzuwanderung zu schweren inneren Konflikten führen kann und wird, lässt sich ahnen, woraus folgt, dass wir in der Gegenwart in einer politischen Ruhe leben, um die uns unsere Enkel beneiden werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus